Kundgabe 6449. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.01.1956. Überzeugtes Anerkennen Jesu Christi. Keiner kann sich frei machen aus der Fessel des Satans ohne Jesus Christus. Es nützt aber nichts, wenn sich der Mensch nur dem Namen nach ein Christ nennt, wenn er Jesus nicht bewusst ablehnt, sondern es muss der Mensch zuvor ernstlich sich ihm verschrieben haben. Er muss sich bewusst sein seiner Schuld. Er muss seine eigene Unvollkommenheit erkennen und glauben, dass Jesus Christus ihn von seiner Schuld und Schwäche erlösen kann und ihn bewusst darum bitten. Also er muss sich unter sein Kreuz stellen. Es muss sich jeder Mensch klar werden, dass die Erlösung durch Jesus Christus kein formeller, allgemeiner Akt ist, der sich schablonenmäßig an allen vollzieht. Er muss sich klar werden, dass er selbst etwas dazu tun muss, um der Erlösung durch Jesus Christus teilhaftig zu werden. Wohl hat Jesus Christus alle Menschen erlöst, das heißt, keiner ist ausgeschaltet von seinem Barmherzigkeitswerk. Doch wider den Willen des Menschen findet seine Erlösung nicht statt. Und darum muss also der Mensch zuvor seinen Willen bekunden, von ihm erlöst werden zu wollen. Und darum ist es eine vollbewusste Angelegenheit, die als erstes erfordert, sich mit dem Problem der Menschwerdung Gottes und dem Kreuzestod Jesu Christi gedanklich auseinanderzusetzen. Sich bewusst zu Jesus Christus zu bekennen und nun auch seinem Willen gemäß zu leben auf Erden. Das überzeugte Anerkennen Jesu Christi wird auch den Menschen zu ihm um Hilfe rufen lassen, die ihm um des Erlösungswerkes willen auch sicher gewährt wird. Erlöst zu sein heißt, aus der Gewalt dessen frei zu werden, der den Menschen nach unten zieht. Erlöst zu sein heißt, unbeschwert nach oben streben zu können, was vor dem Kreuzestod Jesu nicht möglich war, denn der Gegner Gottes ließ keine Seele frei. Wie viele Menschen auf Erden aber glauben, durch das bloße Bekennen Jesu Christi mit dem Munde Christen zu sein, also Anspruch zu haben auf die Erlösung durch ihn. Sie glauben, dadurch dem vermeintlichen Schicksal derer entgangen zu sein, die in ihren Augen Heiden sind. Sie glauben, dass ihr Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk genüge, der aber doch nur ein Formglaube ist, solange die innerliche Umwandlung zu einem lebendigen Christen noch nicht in ihnen vorgegangen ist. Darum werden aber auch diese Formchristen nicht Widerstand zu leisten vermögen, wenn sie zum letzten Entscheid gezwungen werden. Sie werden dann leichteren Herzens den Glauben dahingeben, weil er noch nicht lebendig in ihnen gewesen ist, und sie werden ein Zeugnis ablegen dafür, dass sie wahre Heiden sind und waren, die sich nur einen falschen Namen zugelegt hatten. Es gibt aber keine Erlösung ohne Jesus Christus. Und darum bedeutet dieser letzte Entscheid eine verstärkte Fessel, die der Gegner Gottes ihnen anlegt. Und von dieser Fessel frei zu werden, wird undenklich lange Zeit dauern, bis einmal wieder Jesus Christus ihnen die Hand reichen wird, die sie in diesem Leben nicht sehen wollten und daher nicht ergriffen haben. Wie leicht könnten alle Menschen noch dieser großen Gefahr entrinnen, weil überall in der Welt Jesus Christus verkündet wird und überall sein Name bekannt wird mit Überzeugungskraft, weil jeder Mensch sich davon beeindrucken lassen könnte und einmal ernstlich nachdenken über die Bedeutung seines Erlösungswerkes. So wie nur dazu der Wille vorhanden wäre, würde Jesus Christus selbst nachhelfen und sich dem Menschen ins Gedächtnis bringen. Er würde gedanklich selbst zu ihm reden und es ihm wahrlich leicht machen, den Weg zu ihm zu gehen. Wenn nur der Wille vorhanden wäre, ein Licht zu erhalten in dieser Frage, die wahrlich die wichtigste ist für euch Menschen. Doch der Formgläubige hat dem Ungläubigen nichts voraus, denn er ist genauso weit entfernt von Jesus Christus wie jener. Und darum ist die große Not unter der Menschheit, und wenige Menschen nur werden dieser Not entfliehen. Amen.